Heute wäre Wolf-Dietrich Schnurre 75 Jahre alt geworden. Zum Gedenken an den Mitbegründer der Gruppe 47, den Büchner-Preisträger und einen der wichtigsten Autoren der Nachkriegszeit, senden wir ein frühes Hörspiel, Die Bekanntschaft aus dem Jahr 1964. In seiner hintergründigen Ironie der fantastisch angeschrägten Realität, die es spiegelt, ist das Stück ein typisches Beispiel für die Erzählkunst Schnurres. Die Bekanntschaft. Hörspiel von Wolf-Dietrich Schnurre. Ruhe da oben. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr bei dem Krach. Möchte Ihnen nämlich zu Ihrer Erbauung eine kleine Geschichte erzählen. Nichts Besonderes, Stückchen Alltag nur sozusagen. Könnte in einer ähnlichen Form auch Ihnen passieren. Also, ich sitze da neulich in die Lektüre der täglichen Todesanzeigen vertieft. Plötzlich klingelt's. Ausgerechnet. Noch nicht mal ein bisschen gutieren kann man sich. Nicht? Sie sind der Friedhofsinspektor. Der bin ich auch. Was nun? Sind Sie es oder sind Sie es nicht? Ich bin's, Fräulein, ich bin's. Wer soll denn sonst hier in diesem Backsteinkasten zwischen all den Gräbern wohnen? Hätte Sie ganz gern mal ein Momentchen gesprochen. Haben sich aber eine dumme Zeit ausgesucht. Kalt bei mir. Mein Kamin macht nicht mit. Ist dringend. Na, schön. Kommen Sie rein. Wenn man nämlich keine Frau hat, dann hapert's mit sowas. Also eine Frau auf dem Friedhof. Wohl doch mehr Männersache, was hier so anfällt. Das heißt, Männersache eigentlich auch nicht. Überhaupt nichts für Sterbliche, wenn man es genau sieht. Mir ist nicht gut, kann ich mich setzen? Entschuldigen Sie, da nehmen Sie einen Sessel. Schönen Dank. Gläschen Wasser vielleicht? Schuss Pulverichsalz rein? Hat nichts mit dem Magen zu tun. Wollen Sie nicht wenigstens diesen Schuhkarton abstellen? Den Karton? Den rücke ich vorher nicht raus. Zwingt Sie ja auch keiner dazu. Übrigens, wissen Sie, dass wir uns kennen? Sie arbeiten in der Friedhofsgärtnerei drüben. Ich habe da gearbeitet. Na nun? Die haben mich gefeuert. Ach, ein Mann dahinter, stimmt's? Eigentlich ein Kind. Also doch ein Mann. Aber ich habe doch gar keinen. Ein Kind ohne Mann? Wem wollen Sie das weismachen, Fräulein? Mir? Wie soll ich noch was weismachen können? Schwarz, wie ich sehe. Na, was wollen Sie denn dann? Dacht. Sie wären mir behilflich vielleicht. Aber wieso denn ausgerechnet ich? Weil's tot ist. Was? Na, das Kind. Ach so. Sie wollen ein Begräbnis anmelden. Ja, ist wegen Heini, dass ich Sie störe. Na, warum sagen Sie das nicht gleich? So, hier. Da wäre zuerst dieses Formular auszufüllen. Dürfte ich den Totenschein sehen? Wo habe ich das Ding? In der Handtasche wird's sein. Ja? Ob ich Ihnen jetzt nicht doch einen Augenblick den Schuhkarton abnehme? Lassen Sie ihn los! Na, spielen Sie sich hier nur nicht so auf. Wo der bloß ist, der Fetzen Papier. Ich hätte ihn doch vorher noch gehabt. Das ist ein Dokument, Fräulein. Da kann was schief gehen, wenn Sie das verlieren. Hier. Was denn? Was? Das soll ein Totenschein sein? Ja, wie sieht denn der aus? Na ja, wenn man es dann schriftlich hat, da krampft es einem eben doch die Finger zusammen. Was denn? Geburtstag 17.11.63 steht hier. Was falsch an der Eintragung? Gehört die etwa nicht hin? Aber das ist doch das Datum von heute. Hat ja heute Geburtstag, der Junge. Ach, ich meine, das konnte man natürlich nicht wissen. Um 3 haben die Wehen angefangen, gegen 7 ist er gekommen, 7:30 war er tot. Schier. Dabei ganz friedlich dagelegen. Wenn Sie mal reingucken wollen... doch wieder der Knoten nicht auf. Was, Sie haben es da in dem Schuhkarton drin? Wo sollte ich es denn sonst reintun? Im Sarg. Zum Sarg braucht man Geld. Sie bestellen ein Begräbnis und haben kein Geld? Ein bisschen gespart hatte ich schon, bloß das ist für Windeln draufgegangen, für ein Jäckchen, für eine Rassel. Können Sie hören? Hab sie mit reingepackt. Also wenn doch bloß dieser Knoten auf... Lassen Sie um Gottes Willen zu. Ich wollte Ihnen ja nur zeigen, wie ordentlich ich es hergerichtet habe, dass Sie nicht denken... Pappkarton mit einer Rassel. Sie sind wohl auch noch vom letzten aller guten Geister verlassen. Noch nicht, nee. Noch habe ich ihn ja bei mir, den Jungen. Aber ich weiß natürlich nicht mehr lang. Und ich muss mich auf eine christliche Art von ihm trennen. Aber Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass Sie hier ein Begräbnis kriegen ohne Sarg und Bezahlung. Nein. Hören Sie zu, Fräulein. So traurig mein Beruf auch auf den ersten Blick ist, ich habe ihn gern. Und wissen Sie warum? Weil alles an ihm so proper ist, so korrekt, so tipptopp, so hygienisch. Und meinen Sie, das könnte er auch sein, wenn es keine Vorschriften gäbe? Na gut, auf den Pastor verzichte ich zur Not, aber ein Fleckchen Erde, das müsste doch übrig sein, oder? Erde, Erde, hier geht's nicht um Erde, hier geht's um die Vorschrift. Ich dachte, dass man's so im Wesen ein bisschen erleichtert. Wo soll's denn nun hin? Ich hab zu tun, Fräulein, da kommt ein Trauerzugang. Geh ja schon. Solange Frost ist, stelle ich's vors Fenster, aber was mache ich, wenn's taut? Sie schlug die Türe zu und lief, den Karton an sich gepresst und mit hochgezogenen Schultern, den Kiesweg zum Hauptausgang. Irgendwie tat mir das Mädel ja leid, zumal ich von Haus aus ein Menschenfreund bin. Hätte mir auch sonst, wenn auch bloß aushilfsweise, kaum so einen humanitären Beruf hier anhängen lassen. Aber was sollte ich machen? Und dann bog um die Buchsbaumhecke genau auf der Höhe des Mädels ja nur auch der Trauerzug rum. Leider schwieg die Kapelle. Weiß nicht, hör für mein Leben gern so einen getragenen Marsch. Liegt doch mal Würde drin. Aber der Sarg war gediegen. Eiche natürlich. Messingbeschläge, Löwentatzen als Beine, so wie sich's gehörte. Da auch der Pfarrer schon bei war, zog ich mir meine schwarzen Handschuhe an, trat raus, um den Zug zum Grab zu geleiten. Plötzlich, wie die Sargträger ran sind, was sehe ich? Hat sich doch da dieses Mädel den Schuhkarton unterm Arm in seinem schmuddeligen Gabardinmantel zwischen all die dunkel gekleideten Trauergäste gedrängt. Was für ein schönes Begräbnis. Freue mich, dass es Ihnen gefällt. So viel Schwarz. So ein gütiger Pastor. Und eine Extrakapelle. Da ist Liebe mit bei. Sieht man gleich. Kann man wohl sagen. Aber hören Sie mal, Fräulein. Wie kommt denn das, dass Sie ein trauriges Gesicht als all die Trauergäste hier machen? Haben Sie denn die Tote gekannt? Nicht direkt. Ich lauf bloß so mit. Oh, nett von Ihnen. Hab mich zwischen denen hier nämlich schon elend einsam gefühlt. Ist anders jetzt, wo Sie da sind. Aber wieso denn? Sind das nicht Ihre Verwandten? Nee, die meiner Frau. Jesus. Dann ist das hier in dem Sarg? Ja. Da liegt Meta jetzt drin. Ich heiße Anni. Metzlaff, mein Name. Und Dieter von Haus aus. Hier bitte, hier links jetzt, Herr Pfarrer. Da, wo Sie den frischen Erdhaufen sehen. Vorsicht beim Einschwenken, Männer. Zertrampelt mir nicht das Stechpalmenbeet. Widerlich, dieser Friedhofsinspektor. Haut einem die ganze Stimmung kaputt. Ich kann es jedem nachfühlen, der so plötzlich allein ist wie Sie. Sie sind ein Mensch, Fräulein. Da ist eine Leere in einem wie eine Bahnhofshalle so groß. Es dröhnt beim Gehen im Schädel, als wollte es einem die Schläfen wegsprengen. Und jeder Knochen tut weh. Sie wissen verdammt gut Bescheid. Aber nur sagen Sie bloß mal... Vorsicht! Der Friedhofsinspektor guckt rüber. Nee, also ich hab sowas noch nicht erlebt. Geht hinterm Sarg seiner Frau her und bändelt mit einer ehemaligen Kranzbinderin an. Na, ich nahm mir jedenfalls vor, da, sobald sich eine Gelegenheit bot, mal auf die Würde des Orts hinzuweisen. Denn jetzt hatte der Trauerzug die Begräbnisstätte erreicht. Trotz des Bodenfrosts waren tadellos in die Erde gekommen, die Männer. Und wie mit dem Lineal die Kanten gestochen. Maßarbeit, wirklich. Konnte man nicht anders sagen. Logisch, dass die Träger beim Runterlassen des Sargs Mühe haben würden mit der Verstorbenen, war klar. Immerhin gut und gerne ihre 2 Zentner gehabt. Trotz dieses Herzinfarkts. Ein Monument von einer Frau. Dabei zarter noch als eine Harfe beseitet. Wie auch der Pfarrer sehr richtig bemerkte. Aber zart nicht allein. Auch hilfreich. Auch gut. Und im Herzen ein Kind. Ein Kind in all seiner Unschuld, all seinem Vertrauen. Ein Kind, hat er gesagt. Heimkehrt. Heini, hast du gehört? Ein Kind in all seiner Unschuld. Das gilt dir, Jungchen. Das hat auf dich gemünzt, der Herr Pastor. Verstehe nicht. Was meinen Sie? Kein Ton gesagt. Nee? Dachte, sie hat mich was gefragt. Wollt sie auch was fragen? Na? Schnell, stellen Sie sich vor mich. Wieso, was ist denn nun schon wieder? Der Friedhofsinspektor, guckt her. Ein grässlicher Kerl. Besonders die Augen von dem. Der hat eine Kälte im Blick, dass einem die Spucke gefriert. Steht da wie ein Vollstreckungsbeamter. So dürfen Sie aber am Grab Ihrer lieben Frau hier nicht reden. Sie wollten was fragen. Nachher. Sie hören sicher lieber der Predigt zu. Jetzt. Die habe ich heute früh schon mal im Kaffee gelesen. Schön, nicht? So erhebend. Wunderbar. Ja. Für die Hinterbliebenen wenigstens. Los. Ob sie auch Meter erhebt? Eine gute Predigt erhebt auch einen Stein. Sie strahlen eine Menge Trost aus, Fräulein. Ich? Ja. Aber fragen Sie jetzt. Vielleicht kann ich was für Sie tun. Vorstellen könnte ich es mir jedenfalls. Wenn es klappte, würde mich aufrichtig freuen. Ich habe doch hier den Karton, nicht? Den Karton? Ja, den sehe ich. Ist der sehr groß? Eigentlich nicht. Ich glaube, er ist eher klein. Na, wie man es nimmt. Platz jedenfalls nimmt er doch kaum weg. Kommt drauf an, wo man ihn hinstellt. Was ist denn drin? Wie sollte ich Ihnen das sagen? Was Wertvolles? Ich meine, weil Sie ihn so zugeschnürt haben. Da ist das Wertvollste drin, was ich habe. Schmuck? Sehe ich so aus? Nee, das ist wahr. Sie sehen eher aus wie jemand, der alles andere braucht. Dabei hätte ich nicht so sehr wie gerade das hier gebraucht. Na, aber Sie haben es doch auch. Ja und nein. Tut mir leid, da komme ich nicht mehr ganz mit. Was ist denn Ihr Wertvollstes so? Meins? Das heißt Meta und liegt da unten im Sarg. Und meins heißt Heini. Und liegt in diesem Karton. Vereinige sich, was sich fremd zu sein wähnte, und nun dennoch Fleisch zu Erde werdend, Erde zu Leben sich wandelnd, einander in Innigkeit wiedererkennt. Amen. Ja, also ich verstand's einfach nicht mehr. Und dabei bin ich doch nun wirklich Menschenkenner. Und nicht nur das, auch Menschenfreund, wie gesagt. Aber sowas, das ist mir einfach noch nicht vorgekommen. Das war ungeheuerlich. Und das verstieß nicht nur gegen die Friedhofsordnung, das verstieß auch gegen die Ordnung des Todes. Ordnung, habe ich gesagt, allerdings. Und was es mit der auf sich hat, das muss ich doch wohl wissen. Ich bin ja schließlich lang genug im Außendienst gewesen, um zu erkennen, wo es hinführt, wenn's Leben zu selbstherrlich wird. Zur Amoral führt das, zur Sittenverderbnis. Warum ist denn alles auf dem Friedhofsgelände so korrekt und adrett? Weil hier einzig die Ordnungsskala der Moral noch was gilt. Und da tut dieser Dings da, dieser Metzler, mir das an, steht am Grab seiner Frau und hat den Arm um die Schultern einer fristlos entlassenen Gärtnereiangestellten gelegt. So standen die da. Und das Tollste, kein Mensch was gemerkt. Viel zu ergriffen gewesen, die Trauergäste. Schienen dieses raffiniert vergrämte Ding da für irgendeine Nichte entfernteren Grades zu halten. Sogar in die Beileidsbezeugungen schlossen sie dies pietätlose Wesen mit ein. Ariger Schlag, Fräuleinchen, was? Sehr freundlich von Ihnen. Siehst du, Jungchen, habe ich Sie doch überlebt. Und fragt sich, wie lange. Tut mir entsetzlich leid für Sie, Kind. Lassen Sie mal, so ein Mitgefühl, das hilft schon eine Menge. Otto, Mieta verlässt uns nur leiblich. Du sagst es. Aufrichtige Teilnahme, Alter. Gib dir bloß keine Mühe. Auch Ihnen, mein Fräulein. Der Herr ist sehr gütig. Kopf hoch, Kinder. Jawohl, meine Dame. Man lebt nicht ewig. Mal trifft's uns alle. Ein tröstliches Wort. Gestatten Sie als Letztem auch mir, und zwar nicht nur in meiner augenblicklichen Eigenschaft als Friedhofsinspektor, sondern ganz einfach aus einem inneren Bedürfnis, Ihnen mein Mitgefühl auszudrücken. Aber das wäre doch nun wirklich nicht nötig gewesen. Ich meine, Sie haben mir doch vorhin erst erklärt... Dass ich meine Vorschriften habe. Allerdings. Und dazu gehört auch, dass jemand, der nichts zu suchen hat hier, eine Beileidsbezeigung für einen anderen nicht auf sich selbst bezieht. Lassen Sie es gut sein. Das Fräulein ist genauso betroffen wie ich. Na nur... Ist die Dame mit Ihnen verwandt? Vom Tod sind wir es alle miteinander. Seien Sie bloß nicht so sicher. Na, wissen Sie es vielleicht besser? Möcht annehmen, ja. hat da so seine Informationen. Wenn Sie auf den Karton anspielen. Dann wissen Sie also, was drin ist in dem... Ich weiß es genauso gut wie Sie. Dann wissen Sie sicher auch, dass Sie sich strafbar machen, falls Sie auf die Idee kommen sollten. Auf was für eine Idee? Ja, könnte doch sein, intim, wie Sie auf dem Friedhof hier mit der Dame gewesen sind, dass Sie ihr, was das offene Grab da betrifft, ein gewisses Angebot machen. Gut, dass Sie das offene Grab von sich aus erwähnen. Hab Sie nämlich gerade selber darauf hinweisen wollen. Wie wär's, ich gebe den Hinweis zurück? Wer hat sich denn hier pietätlos verhalten, Sie oder ich? Ich feuer mir nur bald die Beine ab. Soll ich das Loch nur zuschütten oder nicht? Momentchen, Herr Totengräber, kleinen Moment. Ach nee, was haben denn Sie für ein Interesse daran, dass der Totengräber sich Zeit nimmt? Das hängt damit zusammen, dass das Fräulein im Gegensatz zu Ihnen begreift, ich würde jetzt ganz gern allein gelassen werden, um Abschied zu nehmen. Verstehe ich durchaus. Kommen Sie, Fräulein. Das Fräulein bleibt hier. Das Fräulein kommt mit. Wonach geht's eigentlich hier? Nach der Friedhofsordnung. Steht in der drin, dass man Hinterbliebene behelligt? In der steht drin, dass Anstand und Würde gewahrt werden sollen an den Gräbern. Genau deshalb bat ich Sie eben zu gehen. Und deshalb habe ich aus dem gleichen Grund das Fräulein gebeten. Jetzt geben Sie mal gut Acht, Inspektor. Sie und Ihre Leute, Sie assistieren hier dem Tod. In Gottes Namen, sowas muss sein. Freue mich, Sie sehen Sie mal hinein. Das Fräulein und ich aber, wir kommen aus dem Leben. Und da hört Ihre Zuständigkeit auf. Sie haben eine Ahnung von meiner Zuständigkeit, Mann. Ein Auftrag. Und ich habe da draußen eine Vollmacht, das... lassen wir das. Was soll ich mich mit Ihnen um meinen Kompetenzbereich streiten? Würde Ihnen gar zu gern auch mal draußen begegnen. Was nicht ist, kann auch werden. Im Übrigen glaube ich, Sie vergessen aber jetzt doch ein bisschen, wo Sie hier sind. Am Grab meiner Frau. Gut, ich ziehe mich zurück. Unter einer Bedingung. Wenn das Fräulein nicht mitkommt, kriege ich den Karton. Nie. Fräulein Anni. Ja. Kommen Sie doch zu sich. Ohnmächtig. Und Sie haben Schuld. Geben Sie sie her, ich bringe sie ins Haus. Lassen Sie uns endlich zufrieden. Gehört auch sagen, Chef. Nur ist gut. Ja, tot ein Blass ins Gesicht, das Fräuleinchen hier. Schippen Sie lieber das Grab zu, statt sich hier einzumischen. Vorsicht, Chef, mit so einem Ton. Ohne mir sind sie aufgeschmissen. Doch klar, oder? Endlich. Da geht er. Die Wahrheit verträgt er wohl nicht, was? Na, wir verträgten die schon. Sie doch genauso wenig wie der. Immer langsam. Ich vertrag sogar noch die letzte. Die letzte Wahrheit? Wie sollen die aussehen, Herr? Sie werden lachen. Wie ist Leben? Wahrheit. Was der schon Wahrheit nannte mit seiner angeblich ohnmächtigen Gärtnereiangestellten im Arm. Was war denn die Wahrheit? Die Wahrheit war das offene Grab vor den beiden. Immer ist die letzte Wahrheit das Grab. Übrigens eine Lieblingsthese von mir. Na, ich sollte bald Gelegenheit kriegen, Sie noch ein bisschen mehr zu erhärten. Im Augenblick allerdings hatte ich es mit den beiden da schwer. Weiß auch nicht, woran es lag. Irgendwie kam man nicht mehr so recht an sie ran. Denn ich bin natürlich nicht zurückgegangen ins Haus, sondern kehrt gemacht habe ich. Und habe mich hinter einem Wacholder versteckt. Und hab die am Grab da belauscht. Ganz genau so wie damals gewesen, wo er meinetwegen extra in die Gärtnerei rübergekommen ist und hat so getan, als wollte er Kränze bestellen. Da hat er mich auch so angestarrt. So eisig sie waren, wie durch Nebel haben dem seine Blicke geglüht. Geisterhaft, wirklich. Konnte hinterher nicht mal mehr einen Faden um einen Blumenstrauß binden, so ein... Schüttelfrost hatte ich. Hinterher? Soll das heißen, da sind Sie auch umgekippt? Genauso wie eben. Wir wollen schnell machen. Sie müssen ins Warme. Und dabei so ein wunderbares Begräbnis gewesen. Wie für Heini geschaffen. Was denn, Herr? Ich denke, das war Ihre Frau, wo da drin ist im Saal. Das stimmt doch. Los. Wir hätten dann nämlich noch eine Bitte an Sie. Moment, kein Unding ist... Ich lass mit mir reden. Die Sache ist so. Das Fräulein hier hat auch einen Todesfall zu beklagen. Mein Beileid. Schönen Dank. Ja. Und zwar handelt sich... Da, ich hab's in dem Schuhkarton hier. So winzig? Das kann doch riesen 7 Monate sein. Genau auf den Tag. Also dann nehmen Sie es mal schon her. Es ist Mittag, ich muss mich aber eilen. Totenschein haben Sie doch. Alles okay. Wollen Sie ihn sehen? Nee, lassen Sie mal. Ich sehe dann Ihr Gesicht, Fräulein. Da ist es auch drin bescheinigt. Wo dachten Sie denn, wo ich ihn hinpacken soll? Ich dachte ans Fußende etwa. Der Sarg ist ja reichlich. Gut, Momentchen. Ich spring mal rinnen, ich rufe. Ist ja noch die ganze Menge Platz drinne. Das hören Sie am Ton. Ich sag ja, habe ihn extra geräumig genommen. Mieter hat Enge nie leiden können. Immer die Fenster aufgerissen. Sogar im Winter oft noch. Ein Mensch, für den die Luft ein Geschenk war. Also ich werde ihn denn mal aufmachen. Ja, machen Sie nur. Ist Ihre Frau aber schön. Ja, nicht? Sieht man eigentlich jetzt erst so richtig. Und so eine wunderbare Person, die muss... Nicht zu machen, Fräuleinchen. Wer lebt denn schon ewig? Höchstens der Tod. Verdammte Krähen. Na, was ist denn? Wollen Sie den Kleine auch noch mal sehen? Trau mich nicht mehr. Doch, zeigen Sie es uns. Augenblick. Kann doch nur unsterblich werden, wenn wir es uns eingeprägt haben. Ja, das ist wahr. Verdammt. Da haben Sie aber einen Knoten gemacht, Fräuleinchen. Kann ich die Strippe zerschneiden? Nur ist er ja sicher. Aber geben Sie bloß acht. Keine Bange. So, nun Deckel noch ab. Ja, Dickchen, was von unschuldig wo. Als ob's schläft. Hat noch nichts gesehen von der Welt. Hätte ich nicht nachgeguckt. Ich wüsste noch nicht mal, was für eine Augenfarbe es hat. Was hat's denn für eine? Blau. Und so ein Engelslamm, das muss nur... Wer weiß, was denn auf die Art erspart bleibt. Vielleicht ein Flugzeugunglück. Das sind die schon wieder. Oder denken Sie bloß an die vielen Autos, die es so gibt. Eben. Was ist nicht mit Autos schon alles passiert? Überhaupt der Verkehr? Oder so diese Herzinfarkte mit 40? Oder die 1000 Möglichkeiten, eine tödlich verlaufende Lungenentzündung zu kriegen? Na, und all das schlaganfallfördernde Fett, das Kohlenoxid, die unbeschrankten Bahnübergänge. Und mal ganz abgesehen davon, auch die Selbstmordzahl steigt. Das sind die letzten Wahrheiten. Und nicht das, was sie auslöschen, irgend so ein Leben. Leben, wenn ich sowas schon höre. Wie sieht dieses Leben denn aus? Wie dieser mehlbleiche Konditor Metzlaff. Sieht's aus, der da am Grab seiner Frau jetzt einen Erdklumpen auf den Sarg runterwarf. Mach's gut, Meta. Und sowas soll die letzte Wahrheit verkörpern? So ein angeschlagener Mann? Was macht er denn nun seiner ehelichen Stütze beraubt? Taumeln tut er. An dies fristlos entlassene Blumenmädel lehnt er sich an. Und hat das vielleicht die letzte Wahrheit gepachtet? Dann wäre die letzte Wahrheit der Mensch. Oder noch besser, der Mensch, der seine Hoffnung beerdigt. Wiedersehen, Heini, mein Junge. Wiedersehen. Ja, da liegt's drin. Im Grab, meine ich. Im Grab liegt die letzte Wahrheit beschlossen. Im Grab und nirgendwo sonst. Gut, im Augenblick, wie gesagt, kam ich an die beiden nicht ran. Da war irgendwas, das machte die immun gegen mich. Ja, wohl auch ein Paradox. Wo sonst ein Todesfall trennte, hat ein Doppelter nun eine Verbindung gestiftet. Typisch. So wird heute gearbeitet. Auf nichts ist mehr Verlass. Na, konnte ja erst mal so tun, als ob es mir nichts ausmachen wird. Man muss schließlich für seine Menschlichkeit auch mal ein Exempel beibringen. Schnittke, dachte ich deshalb bei mir, Schnittke, dachte ich, drück ein Aug zu, alter Junge, sei human zu den Toten. Waren ja wohl auch beide ohne Widerrede gestorben, die Frau und das Kind. Nur also, wie ich's gehörte. Was die beiden Hinterbliebenen betraf, die allerdings hatte ich vor, mir noch extra zu kaufen. Man hat letzten Endes auch seinen Kodex. Ich wartete also hinter meinem Wacholderbusch da, bis die beiden sich von dem Totengräber verabschiedet hatten und... Logisch, sie bei ihm eingehakt wieder, den Kiesweg lang zum Hauptausgang liefen. Komisch. Müsst traurig sein. Und dabei bin ich froh. Weil's geborgen ist, Annie. Tja, das wird sein. Und weil's eine Stätte hat, wo sie hingehen können zu ihm. Kommen Sie auch oft? Bestimmt. Man sollte eine Bank aufstellen. Ich werde mich umsehen nach einer. Eine grüne, wenn's geht. Grün sieht nicht schlecht aus. Könnt rechts neben dem Grab stehen. Würde ich auch sagen. Doch? Was pflanzen wir denn drauf? Das überlasse ich ganz Ihnen. Hab an eine Klematis gedacht. Diese blauen Rankelblumen, wissen Sie, die immer so klettern. Ja, wird hübsch aussehen. Zusammen mit Grün. Bloß der Boden macht mir noch Kummer. Haben Sie gemerkt? Lauter Steinsplitt mit drin. Nee, nicht drauf geachtet. Man könnte die Klematis in einem Dungbeutel einsetzen. Dann müsst sie es schaffen. Gute Idee. Schade, dass noch Frost im Boden ist. Ein Jammer, ja. Sonst könnte man gleich loslegen jetzt. Bis März ist ja nicht mehr lang. Ach so. Und noch was, das die Form vom Hügel bewahrt, dass der nicht bröckelt nachher. Ja. Efeu vielleicht. Efeu sieht immer so endgültig aus. Auch wieder wahr. Wie ich noch in der Friedhofsgärtnerei war, habe ich für ein Grab immer gleich was gewusst, aber nun, wo es ein eigenes ist. Da sind die wieder. Schrecklich. So Krähen. Besonders hier. An wen erinnern die bloß? Auch an wen wohl? An diesen Friedhofsinspektor. Hören Sie jetzt bloß mit dem auf. Kommt er da hinter uns nicht? Wo? Trau mich nicht umzugucken. Nee. Niemand zu sehen. Aber ich spüre ihn doch. Ach, Sie irren sich, Annie. Bestimmt. Stehen. Bleiben Sie mal stehen. Da. Aber hören Sie denn nicht? Da knirscht doch der Kies. Schritte. Tatsache. Bloß, ich sehe nichts. Der Kiesweg ist leer. Hab Angst. Ist unheimlich, ja. Möcht weg hier. Kommen Sie, schnell. Das war früher mal eins meiner wirksamsten Mittel. Heute braucht man das schon, um sich den letzten Rest von Respekt zu verschaffen. Wie heruntergekommen durch die Welt ist, nichts zieht mehr. Wenigstens weggerannt waren sie vor mir. Aber das auch bloß, um wieder raus ins Leben zu kommen. So ein Trugschluss. Wo herrscht denn wirklich der Friede? Wo ist's denn in Wahrheit gefahrlos? Hier bei den Toten. Schließlich gestorben wird ja wohl draußen. Aber wozu anderen eine Erkenntnis aufdrängen, die sie früher oder später am eigenen Leibe erfuhren? Sowas hat Zeit. Was eiliger war, ich brauchte Satisfaktion. Nicht für mich. Mich ärgert man höchstens. Mich beleidigt man nicht. Nee. Die Ehre des Friedhofs stand auf dem Spiel. Das Dumme war bloß, ohne Sonderauftrag bin ich machtlos da draußen. Ich meine, ich stehe natürlich auch da, Mann. Bloß im Leben, da bin ich auf mich selber gestellt. Während ich hier doch immerhin über eine ganz ansehnliche Hausmacht verfüge und auch allerhand Vollmachten habe. Aber zur Sache. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja. Ich hatte Glück. Durch die Torstreben sah ich noch eben, wie die zwei auf der anderen Dammseite drüben beachtenswert hastig das Witwencafé betraten. Liegt im Niemandsland. Genau auf der Grenze zwischen Friedhof und Leben. Exterritoriales Gelände praktisch. Da konnte ich's noch mal versuchen. Wird aber Zeit. 2 Grog, Fräulein. Von Rum oder Arak? Hauptsache heiß. Gleich wird Ihnen besser, Annie. Passen Sie auf. Fängt schon an. Ist gemütlich hier, nicht? Sehr. Sind das alles Witwen da, die schwarz gekleideten Frauen? Auf jeden Fall Frauen, die glauben, dass Schwarz ihnen steht. Ich kann Schwarz nicht leiden. Meta hat's auch nicht gemacht. Ihre Lieblingsfarbe war Weiß. Hängt mit dem Mehl zusammen, wahrscheinlich. Also mit Farben lege ich mich eigentlich nicht so gern fest. Aber irgendeine Vorzugsfarbe werden Sie doch sicherlich haben. Am schönsten ist bunt. So, da wäre der Grog. Ist heiß, verbrennen Sie sich nicht. Schönen Dank, Fräulein. Ja? Duft aus dem Leben. Also, Wohlsein, Anni. Wohlsein, Herr Metzler. Tja. Jetzt sind wir allein. Wird nicht leicht werden, nu? Nee, bestimmt nicht, nee. Wenn ich so an die leere Backstube denke, frühmorgens, an die leere Küche, an die leere Wohnzimmercouch. Geht's mir besser. Ich hab bloß eine Kammer. Da merkt man's auch. Haben Sie Kinder? Meta war mir fürs Geschäft. Sie hat mitgearbeitet? Und wie? Kennen Sie Napoleonschnitten? Oh. Spezialität von ihr. Schmecken nicht schlecht. Ja, aber ihre erst. Für die hat sie einen Preis von der Innung gekriegt. Ja. Richard hat sich auch mal um einen Preis beworben. Richard? Wer ist Richard? Heinis Vater. Ach so. Das heißt, an sich ist er Friedhofsgärtner gewesen. Aber wo er doch immer so schön gepfiffen hat, da dachte er, er könnte als Kunstpfeifer gehen. Und? War nichts. Die hatten noch bessere da. Rückschläge. Die kenne ich auch. Bloß Sie haben Ihre Frau nicht deswegen verlassen. Nee. Gegenteil. Wenn irgendwas schief ging, ruckelten wir uns nur dichter zusammen. Richard war da anders. Wie es mit dem Preis für Kunstpfeifen nichts wird, sollte auch zwischen uns nichts mehr sein. Alles oder nichts war seine Devise. Und richtig. Weil ich ihm statt zu arbeiten lieber zugehört habe, wenn er so pfiff, bin ich dann auch geflogen. Ja. Ja. Ist Heini deshalb die 2 Monate früher gekommen? Wegen den Kummer, den sie sich haben machen müssen über das alles? Fürcht ja. Und sonst? Haben Sie gar keine Verwandten? Ich hatte einen. Doch. Sie haben eben von ihm gesprochen. Und wenn jetzt wir verwandt wären miteinander? Ich meine, Meta und Heini, die sind's doch nur auch. Schön. Die Geige, nicht? Ja, aber Sie hören mir nicht zu. Ich höre beide. Die Geige und Sie. Ja, die Geige sollten Sie auslassen. Was die spielt, das ist künstlich und Kunst ist nicht wahr. Hier, wir sind die Wahrheit. Sie, ich, dieser Tisch, dieser Grog. Dieses Grab. Sicher auch das. Aber da liegt doch nicht alles von uns begraben. Wir sind doch auch noch da, nicht? Ja, Anni, was ist denn? Wie sehen Sie denn aus? Da kommt er. Na, das ist so ein Zufall. Sie erlauben doch. Ein Kaffee, Kindchen. Schwarz, wie gewöhnlich. Cognac dazu, Herr Inspektor? Ja, Gott, ja, warum nicht? Wärmt's Herz auf, so ein Schluckchen. Saukälte, was? Und stellen Sie sich vor, nun auch noch der Kamin kaputt drüben bei mir. Temperatur wie im Leichenschauhaus. Apropos, sind Sie zufrieden? Zufrieden? Womit? Mit der Lage. Find, es liegt gut. Abseits und trotzdem zentral, ganz wie gewünscht. Ihr Kaffee, Herr Inspektor. Und Cognac dazu. Dein Wohl, schönes Kind. Sie sind und bleiben ein Schäker. Labsal, so ein Gläschen. Regt den Sympathikus an. Bin Ihnen jedenfalls sehr verbunden für alles. Aber ich bitte Sie doch, eine Selbstverständlichkeit, die Kundschaft zufriedenzustellen. Übrigens, haben Sie gesehen? Was? Da war noch was frei neben dem Grab. Wie soll ich das verstehen? Nur ein Tipp. Geht schnell weg, so ein Plätzchen. Und wissen, es liegt ein Fremder neben der eigenen Frau. Könnt mir denken, dass einem das nicht gerade angenehm ist. gibt ein Sprichwort. Man liegt, wo man fällt. Das mag für einen Baum gelten, aber der Mensch... Er behält seine Toten im Herzen und hält sich ans Leben. Und das hält ihn fest? Bis ihm der Atem ausgeht. Er geht ihm auch ein. Ausatmen, einatmen. Noch nie von gehört? Doch, doch. Bloß auf dem Friedhof, da ist's in der Hinsicht relativ still. Logisch. Wenn man nie rauskommt? Wozu? Es kommt ja jeder mal rein. Gott erhalt Ihnen Ihre Gewissheit. Das tut er bestimmt. Nur was die Preise angeht, da kann man nie wissen. Besonders für Grabflächen, die ziehen ungemein an. Wirklich, ich würde Ihnen dringend raten, jetzt zuzugreifen. Sehen Sie, es kann sein, Sie haben Pech und Ihre Hinterbliebenen müssen in einem Jahr schon das Dreifache zahlen. Wäre doch ärgerlich, ne? Wo werden Sie eigentlich liegen? Auch darum im Dreh? Verstehe nicht. Ich meine, haben Sie für sich auch schon einen Platz? Ich? Fräulein, wozu? Unkraut vergeht nicht. Tatsache, wenn man so manche Gräber ansieht, könnte man es fast glauben. Aber nicht, wenn man den Inspektor ansieht. Wie meinen Sie das? Sie haben sowas an sich. Sowas Grufthaftes. Kaltes. Ich sage Ihnen doch, kann nicht heizen bei mir. Der Kamin ist kaputt. Da trägt man die Kälte, in der man da haust, wahrscheinlich mit rum. Glaub nicht, dass es nur das ist. Hab da ein Organ. Ach. Hängt mit meinem Beruf zusammen. Mit meinem Gewesenen. Genauer. So. Ja. Zum Beispiel, wenn in einer Pflanze der Wurm ist. Das sehe ich dir von außen schon an. Interessante Veranlagung. Besonders, wenn es aussichtslos ist. Ich meine, nehmen wir jetzt bloß mal die dunklen Ringe um Ihre Augen. Wenn Sie wüssten. Ich habe eine Bärennatur. Würde ich aber dreimal auf Holz klopfen, Sie. Gucken Sie sich doch mal in den Spiegel. Ja, nur noch Haut und Knochen, aus was Sie bestehen. Bin eben asketischer Typ. Ess wenig, trink nicht. Mach mir auch nichts aus Frauen. Na, nu... Und dass Sie mir nachgestellt haben, das haben Sie vergessen? Ich hätte Ihnen... Nachgestellt, ja. Sie sind sogar extra in die Gärtnerei rübergekommen. Hat eine Bestellung aufgegeben, aber... Proforma, ja, stimmt. Lagen nachher auf dem Kompost die Grenze. Erinnere mich nicht. Ich mich sehr gut. Ist im Juni gewesen. Heute vor 6 Monaten genau. Ich hatte eben erfahren, dass ich in Hoffnung wäre. Ich war so glücklich wie in meinem Leben noch nie. Bis zu dem Moment, wo Sie mich angestarrt haben. Doch, ja, jetzt dämmert's mir wieder. Ich hatte einen Bund Gladiolen im Arm. Und ich habe zu Ihnen rüber gelächelt. Gelächelt? Sie hatten ein Messer im Blick. Ich habe einen Stich gespürt unterm Herzen, dass ich dachte, nur ist Schluss. Mehr konnte ich nicht denken. Dann bin ich aus dem Pantin gekippt. Ja, genau wie vorhin, als er Sie wieder so angestarrt hat. Ja, aber da dachte ich noch was. Ich ahne, was Sie meinen. Das ist zwischen seinem Blick damals... und dem, was Heini passiert ist, einen gewissen Zusammenhang. Nur sehen Sie doch bloß. Nanu, er ist ja weg. Weg? Ohne aufgestanden zu sein? Jetzt bitte ich Sie, können Sie mir das vielleicht erklären? Vielleicht liegt's am Grog. Dann schnell noch einen. Dass er, wenn's nachlässt... nicht wieder da rumsitzt. Fräulein, 2 Grog. 2 Doppelte. Nee, also so viel stand fest. Die Runde hatte ich verloren. Hätte eben nicht rausgehen dürfen ins Leben. Immer wenn man den Boden der Tatsachen, ich meine, wenn man das Friedhofsgelände verlässt, ist man aufgeschmissen. Die sind hinterhältig da draußen. Gemein. Alles wird einem da im Mund rumgedreht. Die saubersten Regungen werden mit Füßen getreten. Willkür und Chaos hetzen die auf einen, wo man doch nichts als Ordnung und Anstand im Sinn hat, wo man doch wirklich nur die pure Menschlichkeit will. Ich verstehe sowas nicht. Aber so weit kommt's, wenn Leben und Mensch sich verbünden. Sobald die getrennt sind, herrscht Frieden. Ich sehe es ja hier auf dem Gelände. Vorher eingreifen sollen hätte ich. Das Blumenmädel gar nicht erst zusammentreffen lassen mit diesem Konditor. Nun war es zu spät. Nun kriegte ich die nicht mehr auseinander. Gegen das Bündnis mit dem Grab als Basis kommt unser einer nicht an. Mit den eigenen Waffen geschlagen, das war bei all dem noch das Schlimmste. Das heißt, wieso eigentlich schon resignieren? was wäre denn, wenn sowohl dem Menschen wie dem Leben, ich meine sowohl dieser Anni wie dem Dingster, dem Metzlaff, die Endgültigkeit, die durch so ein Grab nun mal ausstrahlt, erst klar würde, wenn der Grabstein draufstünde? Ich meine, was Unwiderlegbareres, das gab's doch wohl kaum. Und doch wohl auch nichts, was einem eindeutiger klar machte, aus. Ende. Nun bist du allein. Ein Glück, dass Sie mitgekommen sind zum Steinmetz, Anni. Allein hätte ich mich nicht zurechtgefunden hier. So viel unbeschriebene Grabsteine. Sehen alle ein bisschen sehr erwartungsvoll aus, finden Sie nicht? Sich vorzustellen, dass die Namen, die auf denen mal draufstehen, jetzt noch Menschen gehören, die gar nichts von ihren Grabsteinen wissen. Na, es wird umgekehrt sein. Die Steine sehen aus, als wüssten sie es längst. Vielleicht kommt jeder von denen schon mit dem Namen, der ihm mal eingehauen wird, zur Welt. Ja, ist ein bisschen beunruhigend, die Vorstellung. Dann gäbe es seit ein paar tausend Jahren den Stein Emil Schulze. Und Emil Schulze wird eventuell erst in 100 Jahren geboren. Geht noch weiter. Wenn's Leben von Emil Schulze schon 1000 Jahre vorbei ist, dann gibt's den Stein Emil Schulze noch immer. Eigentlich auch wieder irgendwie tröstlich. Da sitzt der Steinmetz. Ja. Ist Ihnen doch recht, wenn wir uns hier was aussuchen. Er nickt. Könnte auch ebenso gut Kopfschütteln sein. Warnnicken. Na schön. Anni, gucken Sie mal. Wie wär's denn mit dem? Den dürfen Sie ja nicht antun, der ist hier zu schwer. Aber Sie war eine stämmige Frau. Wird genug geschleppt haben, ihr Leben. Auch wieder wahr. Hier, den würde ich nehmen. Ja, ist der nicht ein bisschen sehr schlicht? Sie müssen ihn sich vorstellen, von der Klematis umrankt. Ja. Doch, Sie haben recht. Der graue Granit, die blauen Blüten. Sehr wunderbar aus. Tja, also das hätten wir jetzt. So. Aber nun bin ich dran. Womit? Kleinen Moment. Glaubt, da hätte ich schon was. Ah ja. Na? Ist der nicht bezaubernd? Der Kleine. Der ist niedlich. Doch. Aber wozu? Raten Sie mal, Anni. Was denn? Der wunderbare Stein, der... Der soll für Heini sein. Ja. Wir werden ihn aufs Fußende stellen, wo er liegt. Das vergesse ich Ihnen mein Lebtag nicht. Verdammtes Pack, Ruhe da oben! Man versteht ja das eigene Wort nicht mehr bei dem Krach. Obwohl man sich wirklich fragt, was es denn nun eigentlich noch zu erzählen geben soll. War eben nichts zu machen bei diesen beiden. Kann ja wohl mal passieren. Oh, Unsinn. Damit ist noch lang nichts bewiesen. Höchstens die Unbelehrbarkeit dieses Lebens. Und was den Menschen angeht, eine unverantwortliche Aufsässigkeit. Aber seien wir doch mal ehrlich. Was braucht's unser eins anderes zu haben als ein bisschen Geduld? Und eines Tages mündet alle Aufsässigkeit wieder ins altbewährte Ordnungsprinzip, wie ich's momentan hier auf dem Friedhofsgelände verwalte. Wer siegt denn? Ungehorsam oder Einsicht? Lärm oder Stille? Welt oder Grab? Ich stelle anheim. Die Bekanntschaft. Hörspiel von Wolf-Dietrich Schnurre. Inspektor Leopold Rudolf. Anni Gisela Stein. Metzlaff Horst Bollmann. Pfarrer Paul Wagner. Totengräber Otto Mattis. Und Eugenie Dengler, Christa Ewert, Eva-Maria Wirth, Wolfram Scherf und Erhard Stettner. Aufnahmeleitung Manfred Marchfelder. Schnitt Friedemarie Miermann. Ton Klaus Kröger. Regie Ludwig Krämer. Eine Produktion des RIAS mit Radio Bremen und dem Bayerischen Rundfunk München. Wir möchten Sie nun noch auf unseren Mitternachtskrimi hinweisen, in der Nacht zum kommenden Samstag um 0:05 Uhr. Auf dem Programm steht dann Irenes Schlummertrunk von Conny Lenz.